erarbeitet dann auf Bestellung, wenn es um einen Forschungsauftrag ist. Vielleicht ist es auch umgekehrt, dass er aus eigener Spontanität sich einfach ein bestimmtes Forschungsprojekt vorgesetzt hat. Dann abstrahiert er gleich völlig davon, dass das hinterher mal für irgendjemanden verwendbar sein soll. Das gemahnt dann, ich habe es ein bisschen sehr zugespitzt vielleicht, das gemahnt an die nachträglichen Rationalisierungen und Rechtfertigungen von Nazischergen, wie den Ingenieuren der Degussa, die in den Vernichtungslagern die das in den Vernichtungslagern eingesetzte Zyklon B für maximale Wirkung aufbereiteten und die Ventilatoren in den Zufuhr- und Abzugsleitungen der Gaskammern justieren halfen, um die Effizienz des Gasstroms und damit die Geschwindigkeit der Leichenfabrikation zu erhöhen. Und es ist kein Zufall, wenn sich der sogenannte Oppenheimer-Effekt beständig wiederholt. Oppenheimer war ein Forscher, der in dem Manhattan-Projekt mitgearbeitet hat, also bei der Konstruktion der amerikanischen Atombombe. Der hat dann später öffentlich Tränen vergossen, nachdem er Jahre später gemerkt hat, was er da angerichtet hat. Da hat man jahrelang zunächst theoretische Überlegungen zur Kernspaltung angestellt und sich berauscht an den riesigen Mengen von Energie, die bei der Spaltung von Uranatomkernen freigesetzt werden, die sich in ferner Zukunft womöglich einfangen und nutzbar machen lassen würden für produktive Zwecke. Einstweilen ist man dazu übergegangen, den Mechanismus der Freisetzung dieser gewaltigen Energien zunächst auf kleinstem Maßstab in Laborexperimenten, dann auf größerem Maßstab im Manhattan-Projekt in der Wüste von Nevada zu studieren, wo die US-Armee freundlicherweise den Atomphysikern ein Outdoor-Experimentierfeld geschaffen hatte. So bastelte man dann als Forscherkollektiv, das sorgsam vor Eingriffen Dritter beschützt und angenehm versorgt wurde, an immer neuen Gestalten einer Bombe, mit der man kontrolliert eine je nach Menge und Zusammensetzung des spaltbaren Materials sich verändernde Sprengkraft und Strahlung freisetzen, messen und deren Wirkungsmechanismus man immer genauer analysieren konnte. Als diese Bombe dann am 6. August 1945 etwa 500 Meter über der Stadt Hiroshima gezündet wurde, etwa 100.000 Menschen sofort tötete und etwa 200.000 tödlich verstrahlte, war man erschüttert und konsterniert, weil man sich nie hat vorstellen wollen, dass das eigene Forschungsobjekt, die Bombe, als Bombe wirklich einmal zum Einsatz käme. Zumal man vom Weltkrieg ja auch die ganze Zeit über nichts mitbekommen hatte, weil man Wissenschaft um der Wissenschaft willen betrieb und Wissenschaft als Beruf und Politik als Beruf zwei völlig verschiedene Paar Schuhe sind. Das sind zwei Texte von Max Weber, der versucht, die säuberlich voneinander zu trennen. Diese Heuchelei in den ist den Naturwissenschaftlern und Ingenieuren zur zweiten Natur geworden. Zwar fällt die Reflexion auf die gesellschaftlichen Zwecke, denen die von ihnen hervorgebrachten Resultate dienen, nicht in ihre eigenen Fachgebiete, sondern in die Philosophie und die Gesellschaftstheorie. Das dispensiert aber keinen einzigen Naturwissenschaftler und Ingenieur von der Aufgabe, sich ihr zu widmen, ein angemessenes Selbstbewusstsein von seinem eigenen Tun zu erlangen und seinen Studenten in öffentlichen Vorlesungen Rechenschaft darüber abzulegen. Also vielleicht wäre das mal eine ganz sinnvolle Forderung linker Studentenproteste, die man an die eigenen Dozenten und Lehrer richten könnte. Klärt uns doch mal darüber auf, vielleicht wisst ihr es ja selber noch gar nicht, wofür eigentlich das Zeug dient, was wir hier erforschen. Das passt gerade, weil wir so langsam uns heranmachen an den Satz 2 der Wissenschaftsfreiheit, die nicht von der Treue zur Verfassung entbindet. Zu den Geistes- und Sozialwissenschaften muss ich gestehen, sind meine Ausführungen noch nicht so ganz im Reinen. Da könnte man relativ viel kritisieren, wie es da um die Wissenschaftlichkeit steht. Und vielleicht hier erstmal. Hat die Frage jetzt nur Verständnis oder Nachfrage oder Anliegen? Kannst du gerne loslegen. Ja, wo du jetzt eben sprach, zu werden nicht die Aufforderung, sich dann im Selbstbewusstsein vom eigenen Tun zu verschaffen, eine angemessene oder sinnvollere Forderung, zum Beispiel in Bildung zu festen. Hatte ich sofort das Gefühl, das hat so ein moralisch-idealistisches Moment von, nun stecken wir ja, also ohne jetzt da so eine Sachzwang-Argumentation wiederum, aber ich habe gerade eben die Funktion aufgedröselt. Ja. Und da kommt ja nun auch die einzelne Wissenschaftlerin nicht raus aus der Nummer. Ja, klar. Was nicht heißt, dass die sich nicht neben ihrer Lohnarbeit mal ein vernünftiges Verständnis darüber verschaffen sollte, was sie da macht und ob es da nicht dann auch noch so ein paar qualitative Grenzen gibt, Militärforschung und so weiter, könnte man auch diskutieren. Nur das also wollte ich mir entgegensetzen, weil das kenne ich auch als Argument so, gibt es ja dann auch, richtet sich dann Staat ja auch noch dazu ein, so eine Technikfolgenabschätzung und so weiter, auf der einen Ebene institutionalisiert, andererseits eben ja als moralisches Ding, also ich studiere Psychologie, kenne ich aus der Psychologie, ja, da muss halt jede Forscherin selber privat abwägen, ob sie ein Menschenexperiment jetzt ethisch verwerflich findet. So, also diese Auflösung gibt es ja dann auch, was das dann in so den privaten Moralhaushalt der einzelnen Forscher dann irgendwie verlegt. Aber das wollte ich nur entgegensetzen. Also ich nehme an, so hast du es nicht gemeint. Nichts dagegen, dass sie sich jetzt diese Kritik einschaffen, aber das widerspreche so ein bisschen der Funktion, wenn sie das, also es wird nicht passieren, dass sie das zum Beispiel in einem staatlich finanzierten Wissenschaftsbetrieb systematisch innerhalb der Universität tun. Ja, würden Sie sich dem dann die ganze Zeit widmen, dann wären Sie auch nicht mehr Naturwissenschaftler oder Ingenieure, dann wären Sie jetzt schon wieder Gesellschaftswissenschaftler. Für das werden Sie nicht bezahlt und werden Sie rausgeschmissen, das ist klar. Trotzdem hindert ja nicht Sie, wenigstens einmal im Semester vielleicht in der Vorlesung eine grundsätzliche Bemerkung fallen zu lassen. Oder umgekehrt dann, insofern ist es vielleicht doch auch ein moralisches Problem, will man jedes Forschungsangebot annehmen, das einem gemacht wird, also jeden Forschungsauftrag annehmen? Oder nutzt man vielleicht nicht gerade bei so einer Gelegenheit mal die Chance, öffentlich zu erklären, genau dieses Projekt werde ich nicht erforschen, aus den und den Gründen, das publiziere ich hier, und dann kann man mit sowas vielleicht auch eine Diskussion in der Öffentlichkeit anstoßen. Ich frage, ob wir dann nicht auch im aktuell eingerichteten Wissenschaftsbetrieb relativ schnell weg vom Fenster sind. Ja, das ist ein Problem, aber genau der Konflikt ergibt sich ja genau auf der Grundlage dessen, was ich dargestellt habe. Das geht ja jetzt schon über in, wie ist das mit der Treue zur Verfassung und mit der Unterwühlungsarbeit und so. Wenn man diesen ganzen Prozess irgendwann mal zum Stillstand bringen will, dann gibt es erstens das ganz allgemeine Mittel, man muss sich organisieren, sich politisch bilden und die Produktionsverhältnisse sind nicht anders aufzuheben als mindestens durch einen Generalstreik. Das ist klar. Aber um dahin zu kommen, ist eine gewisse Veränderung des Bewusstseins nötig. Das kann nicht immer nur in kleinen Zirkeln abgehen. Man muss irgendwann mal viele werden, man braucht eine Öffentlichkeit etc. Und sobald man sich in dieser Öffentlichkeit betätigt, ja, gerät das selbstverständlich in Konflikt mit den eigenen Interessen an der Reproduktion als Lohnarbeiter, denn das sind Wissenschaftler auch. Die gehören, wenn auch einer besonderen Schicht, aber dann doch dem Proletariat an. Ja, und das wäre verkehrt, das tatsächlich nur mit seinem eigenen moralischen Gewissen auszumachen oder sich das Problem von Anfang an so zu stellen, als müsse jeder Einzelne damit für sich klarkommen und eventuell sogar zum moralischen Heros werden, der dann seine Reproduktionsgrundlage sausen lässt und juch heißa, ich gehe jetzt nur noch in der Öffentlichkeit mit meinen Einsichten in den Betrieb pausieren. Haut auch nicht hin, also muss man überlegen, welche kollektiven Formen der Selbstorganisation man da entwickeln kann. Habe ich jetzt auch keine Antwort, sollte erstmal eine Anregung sein. Umgekehrt kann man sich jetzt überlegen, da es ja eine gesellschaftlich übergreifende Kooperation von Wissenschaftlern in verschiedenen Disziplinen gibt. Ja, in welcher Weise wäre das denn nicht eine Aufgabe in den Gesellschaftswissenschaften oder in der Philosophie, auch die Zwecke und die gesellschaftlichen Funktionen der Naturwissenschaften zu reflektieren? Oder andersrum auf die Subsumption der Naturwissenschaften und Ingenieurswissenschaften unter den Zweck des Kapitals. Und ich habe das ja rumgehen lassen, unter anderem dieses Buch da ist der Versuch, genau sowas zu formulieren in einzelnen Facetten. Also einerseits aus einer gesellschaftstheoretischen Perspektive, andererseits aus einer wissenschaftstheoretischen Perspektive. Das geht so in mehrfacher Weise über Kreuz, um sämtliche Momente da zu erfassen. Aber auch da hätte es ja wieder eine gewisse Naivität an sich ausgerechnet, sich von einer eben auch genauso staatlich eingerichteten und zu bestimmten staatlichen oder vielmehr noch staatlichen Zwecken eingerichteten Geistes- und Sozialwissenschaft, sich ausgerechnet von der die Reflexion zu erwarten, und ausgerechnet von der sich die Ergebnisse zu erwarten, die nicht im Sinne der Ideologieproduktion wären, die gerade genau diese Art von Naturwissenschaft irgendwie dann legitimiert. Ja. Also, das ist das Problem. Ja. Ja, also wenn es ein paar kritische Leute noch gibt in dem Betrieb und wenn die schon eine Festanstellung haben und quasi unkündbar sind, wie es die Professoren ja sind, ja, dann sollen die gefälligst auch raushauen. Die haben nichts zu verlieren, die können nicht gekündigt werden. Die müssen schon sehr ungeschickt vorgehen, um wirklich ihre Lehrerlaubnis entzogen zu bekommen. Die würde ich zumindest als Student auch versuchen, sozusagen in die Pflicht zu nehmen, um mal das für dich hässliche Wort zu benutzen. Ist halt die Frage, was haben die sich auf dem Weg schon alles so gedacht, um da hinzukommen? Ja. Wie viel ist da? Ja, ja. Das ist ja auch nicht so einfach. Also ich meine, die haben auch MitarbeiterInnenstellen, die dann wieder prekär sind, für die sie aber wollen, dass sie auch ProfessorInnenstellen bekommen und so weiter. Und denen Stellen zu streichen, ist prinzipiell möglich und so weiter. Ja. Und auch nicht aus der Geschichte raus. Ja. Führt ja wieder auf das ganz grundsätzliche Problem, sofern man lohnabhängig ist, ist man korrumpierbar. Man hat eine eigene Reproduktionsgrundlage zu verlieren und allein diese Abhängigkeit erzeugt sowas wie einen Konformitätsdruck. Ich würde vielleicht noch weitergehen und sagen, der Laden ist nun schon, also ohne dass jetzt so, soll jetzt auch nicht in der Totalität, also nicht totalitär gemeint, aber der Laden ist nun schon so eingerichtet, dass solche Positionen, selbst wenn sie sich leisten können, da sind die, also ich meine, kommt dann ja noch auf die FDGO wahrscheinlich, die Begrenzen sind da ja relativ deutlich, relativ stark eingerichtet. Da kriegt man vielleicht noch so eine Dissertation bei irgendeinem unkündbaren Prof unter, aber das war es dann halt mit der akademischen Karriere. Und das betrifft nicht nur die eigene Reproduktion, sondern das betrifft auch die Grundlagen dessen, was kann ich noch weiter publizieren in dieser öffentlichen Sphäre. Also nicht nur die Korrumpierbarkeit im Sinne von meiner eigenen Abhängigkeit, meiner eigenen Lohnabhängigkeit, sondern auch dieses, was wird da geschluckt, was wird da systematisch halt einfach, ja, da gibt es bestimmte Publikationen, die kriegst du da nicht runter. Ich würde vorschlagen, weil wir das eh jetzt schon am Wickel haben, dass ich genau das auch nochmal darstelle mit den da zugrunde liegenden rechtlichen Bestimmungen und dann können wir es nochmal im Ganzen diskutieren. Okay. Ich spare mir jetzt langwierige Ausführungen darüber, dass im sozial- und geisteswissenschaftlichen Betrieb ein gewisser Subjektivismus durchgesetzt ist. Nur so viel dazu. Wenn die Geistes- und Sozialwissenschaftler selber gar nicht mehr den Anspruch haben, Wissenschaft im strengen Sinne zu machen, das heißt, unabhängig von dem Gegenstand, auf den sich ihre Forschung bezieht, notwendig geltende, allgemein geltende Resultate hervorzubringen, wenn sie diesen Anspruch nicht mehr haben, wenn sie Theoriearbeit sowieso nur begreifen als das Formulieren von Modellen, Perspektiven, Ansätzen, die mögen sie einander auch widersprechen, dann friedlich, schiedlich nebeneinander stehen und so insofern alle gleichgültig, nämlich alle gleich ungültig sind. Also wenn dieser Betrieb so aussieht, dann gibt es auch niemanden in diesem Betrieb, der eine verbindliche Gesellschaftskritik zu formulieren in der Lage ist. Nämlich verbindlich heißt eine Kritik, aus der dann notwendige praktische Konsequenzen zu ziehen sind. Wenn man auf einem subjektivistischen, relativistischen Verständnis von Wissenschaft beruhend sich an die Gegenstände ranmacht, dann sind selbst alle Vorschläge, die man daraus ableitet, für Sozialreformen, für Politikberatungen, meinetwegen sogar für die Sozialarbeit, beliebig. Deshalb ist ein solcher Wissenschaftsbetrieb für den Staat auch überhaupt kein Problem. Der mag vielleicht überhaupt keine brauchbaren Resultate liefern, nicht mal eine konsistente Ideologie, die brauchbar wäre. Aber er ist auch harmlos. Also muss er sich da keine Sorgen machen. Fürs Kapital gilt dasselbe. Umgekehrt wird man feststellen, dass gerade der Subjektivismus und Relativismus, der da weitgehend durchgesetzt ist, es dann andererseits diesen Wissenschaftlern ermöglicht, frisch fröhlich mit empirischen Befragungen an die Leute ranzugehen, deren Einstellungen zu erforschen, Vorurteilsforschung zu machen, psychologische Spekulationen anzustellen, aus welchen Gründen Leute warum, wann, was machen,